Wie ist das für dich? Sprich von dir selbst. Wie hast du das erlebt? Moderne Redensweisen, wer kennt sie nicht? Heute will jeder wissen, was der andere fühlt. Wenn Angela Merkel bei ihrer Parteitagsrede an irgendeiner Stelle ungewohnt mit dem rechten Bein wackelte, spekulieren die Journalisten, sie könnte es doch anders empfunden haben, als sie sagte. Erlebensdeutung steht hoch im Kurs. Nicht zum ersten Mal hat das Erleben Konjunktur. Schon am Anfang des 20. Jahrhunderts nach Jugend- und Lebensreformbewegung wollte der Psychologe Felix Krüger seine Psychologie auf das Erleben aufbauen. Aber seine Theorie wurde zurückgedrängt durch rationale, auf das Verhalten und Denken konzentrierte Menschenbilder einer behavioristischen und kognitiven Psychologie, die einen fühlenden Menschen nicht kannte. Heute wiederum herrscht vor allem in Kreisen der Psychotherapie eine andere Ideologie. Die Wirklichkeit ist das, was du erlebst. Also ändere dein Inneres, dein Erleben. Dann änderst du die Wirklichkeit. Vielleicht ist die Welt zu kompliziert geworden. Die 68er wollten sie noch in den einfachen Deutungsmustern des Klassenkampfes diagnostizieren. Die aber greifen nicht mehr, und so versucht man sich wenigstens in der Welt des Subjektiven zurechtzufinden. Der Soziologe Gerhard Schulze sieht allerdings einen objektiven Grund für die Hinwendung zum Erleben. In den 90er Jahren stellte er fest, dass der Wechsel von Knappheit zu Reichtum einen Wechsel vom Überleben zum Erleben nach sich zog. Für die Menschen zählte nun weniger der objektive Nutzen dessen, was sie tun, ein Nutzen, der unabhängig vom Einzelnen existiert. Dafür umso mehr das innere Erleben, der körperliche Genuss, die emotionale Beteiligung. Und sie hatten die Möglichkeit dazu, weil die moderne Gesellschaft ein größeres Maß an Freizeit bereitstellt, die danach ruft, mit Erleben ausgefüllt zu werden. Bis hin zu modernen Erlebniswelten und Eventmanagement. Die 68er bildeten mit ihrem provokativen Hedonismus die Speerspitze dieser Entwicklung. Von der Befreiung der Sexualität führte sie über das mühsame Aufdecken der Innenwelt in den Psychogruppen bis hin zu einer Erlebniskultur, für die Entblätterung der Innenwelt von Menschen in einem Container ein Freizeitspaß ist und der Schrei eines Bungee-Jumpers die orgastische Spitze des Erlebniskonsums. Der Politikwissenschaftler Benjamin Barber sieht darin eine großflächige Unterwerfung unter die Erfordernisse des neuen Marktes. Denn die Überschusswirtschaft braucht Menschen, die aus dem Erleben, aus dem Bauch heraus entscheiden, damit sie denjenigen Bedürfnissen folgen, die man ihnen vorher suggeriert hat. Damit sie kaufen, was sie nicht brauchen. Menschen in Fantasiewelten mitzunehmen, galt bei den Hippies als kreative Selbstbefreiung. Heute ist dies ein notwendiger Bestandteil des Marketings. Der Konsumkapitalismus lebt von der emotionalen Propaganda für Marken. Er will, dass man sich aus dem Bauch heraus an sie bindet. Der Markt erfordert, wie Barber schreibt, dass das Reich des Impulses über das Reich des Willens siegen darf. Manche Hirnforscher liefern heute dafür die Begleitmusik, wenn sie den freien Willen für überholt erklären oder den Menschen als fühlendes Wesen ausrufen. Ich erlebe, also bin ich.